Yo! Das hier ist MC Max. Ich bin am Start mit meinen zwei Homies. Gangster Phil. Und MC Falk. Yo, ja, vom Start 2011. Wie der Phönix aus dem Arsche. Das hier geht raus an die Wichser von Caught in the Crack. Motherfucker. All diese Wichser, die den ganzen Tag in der Gosse liegen und nur Crack rauchen. Jetzt wird Opfer. Für euch. Vom Start mit Fäusten aus Stein. Mit jeder Rhyme reißt deine Hauswand ein. Jetzt werden wir dein Haus zertrümmern. Und du wachst auf in den Trümmern. Deine Frau im Wimmern, yo, deine Couch im Zimmer, wo brennt. Schweine, Cocktailparty mit Jack und Johnny und Bacardi. Ihr Wichser denkt, ihr habt den harten Stoff. Ich schnapp euch aus, Winkel, Kampf im Molotow. Deine Mutter, diese Hure, denkt ihn auf, sie ist ne Hure. Wirf ihn hin mit der nächsten Hure, landet sie in der Leichengrube. Nur die Harten kommen in den Garten. CITC im Kindergarten. Warten, warten auf die Mutti. Haha, ich steig auf deine Mutti. Eure Diss-Raps sind bei Subway gekauft, aber ohne Tomaten. Die sind geklaut von uns. Walk in the Crack, nein, werf es weg. Caught in the Crack, nicht mehr als Dreck. Caught in the Crack, man nicht mal Kinder schreckt. Caught in the Crack, bald seid ihr. Aus, aus, aus, aus. Das Spiel ist aus. Ja, yes. Weltmeister.